Auch trifft es nicht zu, dass die überlebenden Arten zwangsläufig die besten sind oder auch nur besser als frühere. Das heißt aber, dass die Idee des Fortschritts ein Märchen ist. Es gibt keinen Grund, zumindest keinen biologischen, für die Annahme, dass Menschen weiter sind als Affen oder auch nur Bakterien. Die Evolutionsbiologen weisen darauf hin, dass einzellige Lebewesen wie Bakterien, die in unserem Verdauungstrakt leben, schon weitaus länger existieren als wir Menschen, dass sie Eiszeiten, Meteorschauer und Katastrophen jeder Art überlebt haben. So gesehen sollte man sagen, sie seien besser als Menschen. Fortschritt ist jedenfalls kein biologisches Faktum. Und das ist eher ein Dämpfer für manche New-Age-Theorien zur Evolution des menschlichen Bewusstseins, die den Menschen ganz oben ansiedeln, den modernen Menschen zumal. Im 19. Jahrhundert wurde die Idee vom Überleben des Tüchtigsten zu einer weit über diesen Gedanken hinausgehenden Theorie menschlichen Verhaltens aufgebläht. Thomas Huxley beispielsweise schlug sich ganz entschieden auf die Seite Darwins und sagte: Bei den Primitiven mussten die Schwächsten und Dümmsten weichen, während die Zähen und Schlauen, die mit den Umständen am besten zurechtkamen, aber nicht in irgendeinem anderen Sinne besser waren, überlebten. Solange der Mensch im Naturzustand sich ungehemmt vermehrt, wird es Konkurrenzkampf. Und zwar so scharf, wie er in kriegerischen Zeiten nur sein kann, auch in Perioden des Friedens und des Sorgens für den Lebensunterhalt nicht nur geben können, sondern auch geben müssen. Oder John D. Rockefeller Senior. Das Heranwachsen eines großen Unternehmens ist nichts anderes als das Überleben des Tüchtigsten. Es ist nur die Umsetzung eines Naturgesetzes und eines göttlichen Gesetzes. Diese Aussagen von zu ihrer Zeit hochgeachteten Männern sind reiner Unsinn. Aber seit damals haben sich diese fast schon perversen Aussagen eher noch gefestigt und sind mittlerweile tief in der kollektiven und individuellen Psyche verwurzelt. Deshalb wirkt die Großzügigkeit anderer manchmal eher verdächtig auf uns. Vielleicht wollen sie nur etwas von uns, vielleicht müssen wir uns ihnen jetzt verpflichtet fühlen. Einfach nur anzunehmen und andere großzügig sein zu lassen, ist ziemlich schwierig. Und wenn wir selbst großzügig sein möchten, lässt man uns manchmal nicht. Die populäre Version der Evolutionstheorie sagt uns, dass Eigeninteresse, Konkurrenzkampf und das Überleben des Tüchtigsten und sonst nichts die treibenden Kräfte der Evolution seien. Und viele Biologen werden dir das heute noch erzählen. Man sagt uns ohne das geringste Zögern, dass die Natur grundsätzlich gewalttätig und feindselig sei. Tierfilme im Fernsehen zeigen weit häufiger den Konkurrenzkampf unter den Tieren als die gegenseitige Hilfe, die sie sich geben. Auch der Mensch, hören wir, sei von Natur aus selbstsüchtig und daran sei nichts zu ändern und echtes, fürsorgliches Interesse an anderen gebe es im Grunde nicht. Zum Beweis beruft man sich auf die natürliche Auslese und das Überleben des Tüchtigsten. Dieser schon religiöse Glaube an die Bedeutung des Überlebenskampfs ist in alle Bereiche unserer Kultur eingegangen und das fängt an bei der Erziehung der Kinder. Auf jeder höheren Schule und im akademischen Bereich wird das so gelehrt. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie tief diese äußerst schädliche und wissenschaftlich unhaltbare Idee in uns verankert ist. Jedenfalls glauben die Menschen jetzt, dass sie im Grunde aggressive Tiere sind und man in dieser Welt nur durch Aggressivität überleben kann. Viele Firmen schicken ihre Mitarbeiter zu Schulungen, in denen sie aggressiver und damit erfolgreicher gemacht werden sollen. Viele der führenden Evolutionsbiologen sagen jedoch inzwischen, dass die Lehre vom Überleben des Tüchtigsten schlichtweg falsch ist. So sagt Ledyard Stebbins, einer der großen modernen Evolutionisten: Wie sehr hängt die natürliche Auslese von Gewalttätigkeit oder Kampf auf Leben und Tod ab? Die Antwort lautet: kaum. Es trifft auch unter sehr rauen Umweltbedingungen keineswegs immer zu, dass Tiere und Pflanzen miteinander konkurrieren. So schreibt der Pflanzenphysiologe Fritz Wendt: In der Wüste, wo Wassermangel das normale Los aller Pflanzen ist, findet kein erbitterter Überlebenskampf statt, bei dem die Starken die Schwachen verdrängen. Im Gegenteil. Die verfügbaren Ressourcen, Raum, Licht, Wasser und Nahrung, werden geteilt. Und alle sind in dieses Teilen eingeschlossen. Wo es nicht dazu reicht, dass alle groß und stark werden können, bleiben alle kleiner.